Hallo und herzlich willkommen zum 11. News-Podcast im Jahr 2020. Heute geht es unter anderem um Film 22, der im Fernsehen zu sehen sein wird, und um Film 24, der im Kino zu sehen sein wird. Aber zunächst beginnen wir ganz traditionell mit der Vorstellung meiner Mitstreiter heute. Mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Hallo, ich bin wieder da. Ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und auch Johannes ist mit dabei. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Genau, und da beginnen wir gleich direkt mit der Meldung, dass Zero, der Vollstrecker, der 22. Detective Conan Film am 13. November bei ProSieben Max im Fernsehen zu sehen sein wird im Rahmen der Anime Night, Anime Nacht um 20.15 Uhr am Freitag, also passend zur Primetime wird der Film im Fernsehen gezeigt. Ist auch tatsächlich die TV-Premiere in Deutschland, also der Film war vorher noch gar nicht zu sehen. Film 21 ist ja der letzte, der neu im Fernsehen lief. Und jetzt eben Film 22, Zero, der Vollstrecker, am 13. November. Und am 6. November, also eine Woche vorher, läuft dann auch nochmal der 21. Film, der purpurrote Liebesbrief, bei ProSiebenMax, auch um 20.15 Uhr, auch am Freitag, auch als Einleitung der Anime-Nacht. Und ja, alle, die die Filme noch nicht gesehen haben, also insbesondere natürlich Film 22, der ja, wie gesagt, die TV-Premiere feiert, es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, sich den Film anzugucken. Und aller Voraussicht nach wird er danach auch wieder in der ProSiebenMax Mediathek abrufbar sein. Die Frage ist hier, wie lange das der Fall sein wird. Also in der Regel war es bei Conan ja eigentlich immer 2 Wochen, aber bei Filmen manchmal auch eine Woche. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, eine Woche in der Mediathek, dann solltet ihr ihn gesehen haben. Eventuell sind es aber auch 2 Wochen, die der Film dort zu sehen sein wird. Ja, ist eine schöne Sache, dass nach der Ankündigung im Mai von ProSiebenMax sie das jetzt so ein bisschen wahrgemacht haben und jetzt dann neuen Conan-Film als TV-Premiere zeigen. Ist immer schön, wenn es weitergeht, wenn neue Inhalte geliefert werden, auch für das breite Publikum, das Massenpublikum, das vielleicht kein Abo hat bei einem Streaming-Dienstleister oder die DVDs oder Blu-Rays kauft, dass die auch die Möglichkeit haben, dabei zu sein und einzuschalten zu können. Ja, gefällt mir sehr gut und ich freue mich schon drauf. Und vielleicht wird ja nochmal, oder ist nochmal der Hinweis, wenn ihr euch den Film anguckt, könnt ihr vielleicht auch mal in unseren Audiokommentar hören, den wir mal dazu den Film aufgenommen haben. Mit Werbeunterbrechung natürlich ein bisschen schwierig, aber ja, wenn euch der Film so gut gefallen hat, dass ihr sagt, oh, den muss ich unbedingt nochmal sehen und ihr kauft euch die DVD, dann könnt ihr ihn gerne mit dem Audiokommentar hören. Ja, dann wisst ihr, was wir so zu dem Film denken, was unsere Meinung ist, was uns aufgefallen ist. Ja, besser noch die Blu-ray oder die Anime-on-Demand-Version, weil es dann mit der Geschwindigkeit, glaube ich, besser hinhaut als bei der DVD. Und ich weiß gar nicht, ob das im Fernsehen dann auch die DVD-Fassung ist oder die Blu-ray-Fassung. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich würde dann eher davon ausgehen, dass es die HD-Version ist, aber ich bin mir auch unsicher. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass ProSiebenMax wieder. Oder was heißt wieder, dass wir Kinofilme im Fernsehen zu sehen bekommen? Das war ja vor Jahren noch nicht so. Und ja, jetzt ist es ja heutzutage, ja, finde ich sehr schön, dass die Animes eben nicht nur im Kino Zulauf kriegen, wo wir ja noch zu kommen werden, sondern eben auch auf dem heimischen Fernsehgerät. Und für mich ganz besonders interessant, da ich aufgrund von privater Arbeit, ja, ich muss leider Geld verdienen, nicht zu kommen werde, den Film manchmal aktuell zu sehen, dass er dann eben auch noch in der Mediathek abrufbar sein wird, weil so hat man immer die Möglichkeit, ja, quasi selbst auszuwählen, wann man denn den Conan-Film sehen möchte. Und ja, deswegen finde ich das sehr gut, dass wir ja in der aktuellen Zeit sozusagen sind, wo wir sind und dass das alles so möglich ist. Ja, dann machen wir weiter mit dem 24. Film, der laut einer Kino-Website im Mai 2021 im deutschen Kino laufen soll. Und die Details dazu hat Lasse. Genau, die Kinoseite, die österreichische Kinokette Hollywood Megaplex, hat eine kurze Zeit lang eine komplette Eventseite zu den Kase Anime Nights 2021 online mit allen Filmen durch bis in den Juni. Und in dieser Filmliste waren auch bisher unangekündigte Filme, darunter eben Detective Conan 24, The Scarlet Bullet, mit 2T geschrieben, Scarlet, wie die Schauspielerin, nicht wie die tatsächliche Farbe. Und der Film wurde gelistet für den 25. Mai um 20 Uhr in deutsche Fassung. Also nehme ich an, dass damit Synchronfassung gemeint ist. Da steht überall deutsche Fassung bei allen Filmen dabei. Ja, die Eventseite war dann kurz danach weg. Es existieren Screenshots, den kann man sich bei uns im Newsblog auch ansehen. Aber ja, die Liste war dann schnell von der Seite wieder verschwunden. Kase hat sich an keiner Stelle dazu geäußert. Und deswegen fragen sich jetzt auch manche Fans, na, wie verlässlich ist das? Und das muss man natürlich sehen. Ich finde es aber gar nicht mal so unwahrscheinlich. Auch wenn natürlich deutsche Fassung einen Monat nach Kinostart, der Film 24 wurde ja in Japan auf April 2021 verlegt, scheint für deutsche Fassung natürlich irgendwie utopisch, aber der Film ist ja jetzt schon dann zu diesem Zeitpunkt über ein Jahr lang fertig. Und vielleicht konnte Kase da irgendwas aushandeln oder irgendwie hindeichseln. Also UMU könnte ich mir definitiv vorstellen, dass wenn da UMU stehen würde, dann hätte ich überhaupt keinen Zweifel. Deutsche Fassung, ja, aber ich denke mal, das ist nicht unmachbar. Ja, würde ich jetzt auch so sehen, weil, also ich weiß nicht, wie schnell unsere deutsche Synchronbranche und wie schnell Kase da dann ist, wenn der Film in Japan halt ins Kino kommen soll und fertig ist, aber wenn ich da richtig informiert bin, dann ist der Film in Japan ja bereits fertig und hätte im Mai diesen Jahres an den Start gehen sollen. Und wenn ja das der Fall wäre und Kase dann schon mit der Synchronisation hätte beginnen können, dann sind sie ja jetzt gerade dabei oder ja, vielleicht schon fertig oder keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Und dann könnte das ja eventuell so gesehen auch machbar sein. Also wir hatten ja, glaube ich, auch in der Vergangenheit dann, dass es so war, der japanische Film kam im Jahr in Japan raus und ein Jahr später hatten wir dann den Film hier in Deutsch synchronisiert. Ja, also bestätigt ist es ja tatsächlich noch nicht. Das hatte Lasse ja schon gesagt. Also offiziell noch ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob das wenn der Podcast erscheint, schon bestätigt ist, aber zum Aufnahmedatum tatsächlich noch ein, ja, offiziell als Gerücht zu bewerten. Und natürlich auch unter Vorbehalt, wenn der 24. Film in Japan im April doch nicht starten sollte, wegen Covid-19 oder, ja, also wahrscheinlich nur wegen Covid-19, oder können natürlich auch eine andere Pandemie sein oder sonstige Gründe, dann erscheint er wahrscheinlich im Mai nicht in Deutschland. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wenn er in Japan nochmal verschoben wird, dass das dann in Deutschland zeitnah an den Start geht. Also sind wir doch ein bisschen von Japan abhängig, denke ich. Aber an sich finde ich es sehr, sehr gut, einen Monat nach Filmstart in Japan den Film schon in Deutschland zu haben, auch in synchronisierter Fassung. Das ist wirklich, ja, Novum und gefällt mir sehr gut. Und wenn es denn wirklich so sein sollte, deswegen haben wir es natürlich auch veröffentlicht, weil die unserer Meinung nach die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Ja, deswegen. Und fände ich wirklich sehr, sehr gut und ja, einfach atemberaubend. Der aufmerksame Zuhörer, der regelmäßig unsere Podcasts hört, wird sich vielleicht auch ein bisschen erinnert fühlen an ja, den letzten Podcast, als wir über das Erscheinen von Film 23 gesprochen haben, der in Deutschland erschienen ist. Da hatten wir schon so ein bisschen spekuliert, was denn mit Film 24 passiert. Und da hieß es noch ganz klar, ja, Film 24 nächstes Jahr, das können wir vergessen. Tja, und jetzt ist es so, dass diese Kino-Webseite da geleakt hat oder möglicherweise, wie gesagt, das ist noch als Gerücht, ja, wir kriegen den Film in Deutschland ins Kino und das auch noch auf Deutsch. Jetzt holt uns ein bisschen das Zeitgeschehen ein quasi. Und ich hatte damals noch gesagt, ja, so ein bisschen Hoffnungsschimmer, wir hatten das ja schon mal und habt ihr alle gesagt, nein, das ist unvorstellbar, dass es einen Monat nach japanischem Release in Deutschland erschienen würde. Und jetzt, ja, könnte ich recht haben oder aber auch nicht. Wir wissen es nicht sicher, weil es noch nicht bestätigt ist. Ich sehe das genauso wie Philipp, der gesagt hat, ja, wenn es in Japan nicht erscheint, dann wird es auch nicht in Deutschland erscheinen. Also das Datum wird nicht in Stein gemeißelt sein, wie das immer so ist bei jetzt Veröffentlichungsdaten wegen Corona. Müssen wir abwarten, was passiert. Aber ja, ich könnte es mir gut vorstellen mittlerweile, dass es gezeigt wird, dass es auf Deutsch gezeigt wird und dass es relativ kurz nach der Veröffentlichung ja, in Japan passiert, also nur so einen Monat rum danach, ist natürlich jetzt, also der Film ist ja schon fertig, also der ist ja schon lange jetzt abgedreht, der hätte ja dieses Jahr erscheinen sollen, also ich kann mir sogar vorstellen, dass die deutschen Synchronsprecher das auch schon synchronisiert haben, das könnte ich mir auch schon vorstellen, also dass das einfach alles schon abgeschlossen ist und man nur noch darauf wartet, den Film überhaupt irgendwo zu zeigen, dass sie das Material aus Japan quasi schon bekommen haben. Von daher bin ich da relativ optimistisch, dass wir das im Kino zu sehen bekommen, hoffentlich nächstes Jahr. Und hoffentlich ist dann die Pandemie wieder abgeklungen oder es gibt doch noch die Möglichkeit eines Online-Tickets. Die werden uns über Anime On Demand, dass man da vielleicht noch die Möglichkeit hätte, den Film zu schauen und nicht gezwungen wird, ins Kino zu gehen im Mai. Das ist noch relativ nah. Na gut, es ist schon fast Sommer, aber ja, wer weiß, wie die Zahlen liegen. Ich würde mich wohl damit fühlen, wenn es doch online noch eine Möglichkeit geben würde, sofern denn der Film tatsächlich im Mai gezeigt wird. Ja, wäre schön, wenn es so kommt. Ich erinnere mich gerade an den letzten Film, wo du das auch mit den Online-Tickets angesprochen hattest. Da war es ja dann so, dass ich gedacht habe, ja, wenn Conan dann kommt als Online-Ticket, gucke ich den. Und dann war ja, dass Conan dann wirklich im Kino gezeigt wurde, wo ich dann aufgrund der Gesundheitsvorsorge nicht persönlich im Kino war, was sehr schade war, aber irgendwie erinnert mich das Ganze gerade so ein bisschen daran. Und ja, mal schauen, was passiert. Und ja, ob nun Conan ins Kino kommt, dann in Deutsch oder in OMU, wäre natürlich schön, aber ich schließe mich da mal beiden Vorrednern an. Wenn der Film in Japan nicht gezeigt wird, dann wird er auch in Deutschland nicht laufen, weil das wäre ja irgendwie ziemlich seltsam, wenn der Film im eigenen Herkunftsland nicht im Kino läuft, aber im Ausland dann gezeigt wird. Ja, am 1. Oktober ist außerdem die 14. Conan DVD-Box erschienen und jetzt ist auch bekannt, wann denn der Nachfolger erscheint, die 15. DVD-Box. Wann ist es denn soweit, Lasse? Am 14. Januar 2021, zumindest steht es aktuell so im Shop von Kase drin. Wir wissen ja, da kann sich immer noch mal was verschieben. Aber Lesertermin ist ja wieder in einem 3-Monate-Rhythmus, den sie ja jetzt haben mit dem Release der 5. Staffel auf DVD. Deswegen wird sich da vermutlich hoffentlich nichts mehr verschieben. 650 Minuten wird es mit angegeben, die Laufzeit der DVD-Box, was 26 Episoden entspricht. Dementsprechend wären das dann Episoden 384 bis 409, deutsche Erzählung, wo eben zum Beispiel Kaito Kid, das wundersame Freiluftspaziergang mit dem Blue Wonder und dem ersten Auftritt von Jirokishi Suzuki einhergeht, wären dann dementsprechend auf der Box. Jirokichi, ja. Giro, Giro, Giro. Ja. Vielleicht kriegen wir auch eine Ja. neue Vertonung. Jirokishi. Ja, wer weiß. Nee, ist doch, denke ich, schön, dass es weitergeht, wie gehabt. Das war ja auch zu erwarten. Und auch, dass der Rhythmus beibehalten wird mit Januar und dementsprechend die Folgen höchstwahrscheinlich auch weiterhin bei Anime On Demand veröffentlicht werden. Jeden Sonntag 2 Folgen. Da hängen wir momentan ein bisschen hinterher, aber ich denke, in einem akzeptablen Abstand. Ja, und dann im Januar die 15. Box und im April, nehme ich mal stark an, dann die 16. Box und danach wird es dann vermutlich erstmal still um die DVD-Veröffentlichung, weil wir dann alle 433 deutschen Folgen auf DVD haben. Und ja, Nachschub ist nach wie vor nicht in Sicht. Das hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal schon diskutiert. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich da. Also, ja, neue Folgen wird es höchstwahrscheinlich zuerst bei ProSiebenMax geben und da ist momentan weiterhin der Stand, dass ProSiebenMax an neuen Folgen dran ist und sich das Ganze wegen Covid-19 verzögert hat. Und ja, mehr wissen wir nicht. Wir müssen warten, geduldig sein. Wenn wir die 12 Jahre überstanden haben damals, dann schaffen wir jetzt auch die 2, 3, 4, 5 Jahre, wie viel auch immer es dann werden. Ja. Diesen Monat sind es ja 2 Jahre seit dem Start der 5. Staffel. Ah Am ja, 19. genau, ja. Oktober 2018 liefen damals Episoden 334, 35 und 36. Auch schon wieder ewig her, denkt man sich gar nicht, ne? Ja, die Zeit vergeht, ja. Genau, dann haben wir noch ein Magic Kaito 1412 Komplettset, das bei Peppermint Anime erschienen ist. Ja, die DVDs und Blu-Rays wurden ja damals veröffentlicht. 4 Stück an der Zahl, 4 Volumes mit der gesamten Serie, 24 Episoden. Und das Ganze wurde jetzt nochmal als Komplettset herausgebracht. Sogar mit Shuba, so wie ich das sehe. Ja, kann bestellt werden und genau, dann entsprechend Magic Kaito 1412 komplett angeschaut werden. 24 Episoden sind's und 24 Episoden sind's auch in Japan. Also mehr gibt's dort nicht an Content. Und bei Netflix, Wakanim und Animax On Demand gibt es die Serie auch zu sehen. Dort auch mit allen 24 Episoden. Genau, nicht zu wechseln mit der ersten Kaito Kid Serie, Magic Kaito Kid The Phantom Thief. Die lief bei oder wurde veröffentlicht bei Kaze und umfasst 12 Episoden. Diese Serie, die jetzt als Komplettset erschienen ist, ist Magic Kaito 1412, also die zweite Magic Kaito, Kaito Kid Serie. Wo wir aber vielleicht drüber reden sollten, ist denn der Preis, zu dem die Serie angeboten wird. Aktuell liegt so bei zwischen ja, 90 und 100 Euro, je nachdem, ob Blu-ray oder DVD-Variante. Und was haltet ihr denn von dem Preis? Angemessen oder zu hoch oder zu niedrig? Ja, also soweit ich mich erinnere, waren dann halt, wenn man, wir haben ja 4 Volumes, also 4-mal, und wenn jetzt eine Blu-ray, sag ich mal, mit 25 Euro angesetzt wird, dann wären wir ja wieder bei den 100 Euro insgesamt, also ja, wären wir quasi wieder bei dem Thema an sich, wie wir es vielleicht damals schon diskutiert haben, wegen dem Angebot, ja, ich weiß gar nicht, wie viel da drauf sind, schon ewig her. Wenn da so 6 Episoden für 25 Euro, ja, schon ziemlich, ja, ist meiner Meinung nach, gehört das eher zu den schlechteren Episoden, Preis-Leistungsverhältnissen, weil es durchaus auch, ja, Episoden oder DVDs und Blu-rays gibt, da ist mehr drauf und das kostet weniger. Gibt aber auch die noch stärkere Variante, wo dann nur 4 Episoden drauf sind und was auch so viel kostet. Und ja, also kann man sich drüber streiten. Wollen wir uns da jetzt drüber streiten? Ja, auf jeden Fall. Nein, also okay. Ich sehe das ja tatsächlich ähnlich wie du. Also ich denke nämlich auch, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht ganz optimal. Ich habe mal geguckt, die einzelnen Volumes kosten mittlerweile über 30 Euro, sodass du dann, wenn du 4 Volumes nimmst, dann bist du auch bei ja, mehr als 100 Euro und ja, dann kommst du halt günstiger weg, wenn du jetzt das Komplettset nimmst, aber ich muss auch sagen, so für das, was geboten wird, ist das schon ein sehr deftiger Preis, wie ich finde. Ja, ich habe nochmal kurz nachgeguckt, also wenn du dir auf Blu-ray die einzelnen Volumes auf Amazon kaufst, dann bist du bei 144 Euro grob und die Komplettbox steht bei Amazon auf Blu-ray für 91 Euro drin. Aber es ist jetzt nur eine Vermutung, oder ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, die einzelnen Volumes wären mal billiger gewesen, als wenn du die für 35 Euro gekauft hättest. Ich glaube auch nicht, dass sie damals für 35 Euro gestartet sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich meine, die waren bei so 23 bis 25. Das hatte ich auch im Kopf. Ja, das ist natürlich klar, wenn man jetzt da diese Einzelpackung hat und das neu auf den Markt bringt, da macht man halt die anderen teurer, dass die Leute vielleicht dann da irgendwie ein Kaufargument haben, sage ich mal. Weiß nicht. Also bin von dem Preis nicht ganz begeistert, muss ich sagen. Aber andererseits, wenn das sich so an den Originalpreis, wie die einzelnen Volumes damals veröffentlicht wurden, orientiert. Das waren ja so, ich hatte auch so um die 25 Euro im Kopf, dass man dann sagt, okay, dann bis 200 Euro. Ja, ob du es jetzt einzeln gekauft hast damals oder ob du jetzt die Komplettbox kaufst, machst nicht groß Verlust, sage ich mal. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis für die einzelnen Episoden ist nicht so das Optimale, wobei mir natürlich klar ist im Anime- und Manga-Bereich, dass das immer sehr, sehr, sehr kostenintensives Hobby ist, solche Serien zu sammeln. Das ist uns ja allen klar. Nur trotzdem, auch trotz dieses Wissens würde ich sagen, ja, der Preis ist schon heftig, oder habe ich zumindest. Da muss ein, weiß ich nicht, wenn man sich das zu Weihnachten wünscht oder so, ja, dann liegen nicht mehr viel andere Geschenke unter dem Baum, wahrscheinlich. Deswegen, ja, keine Ahnung, also da Ja. ist man vielleicht besser bedient, wenn man irgendwie da. Ich meine, dann könnte man ja im Endeffekt auch zwei DVD-Boxen von Conan zu kaufen, so um den Dreh zumindest. Ja, dann hast du mehr Folgen auf jeden Fall, wobei das natürlich eine langlebige Serie ist, schwer zu vergleichen. Ja, aber ja, wie gesagt, ich bin mit dem Preis nicht 100% glücklich. Oder man wünscht sich gleich ein Netflix-Abo für ungefähr 10 €, sage ich mal, wo man dann auch die 24 Episoden sehen kann. Gleiches gilt natürlich auch für Wackernim oder Animax On Demand. Wir wollen hier keine einseitige Werbung machen. Mehrseitig. Genau, also ja, 100 €, dafür hat man einen schönen Schuber dabei, sofern ich das zumindest auf den Bildern sehe. In den Beschreibungen habe ich zumindest nichts davon erfahren. Ja, also damals, als die einzelnen Volumes erschienen sind, wurde ja auch gefragt, ob es denn einen Schuber dazu gibt, soweit ich mich zumindest erinnere. Aber es gab dann keinen, weil offenbar die Verkaufszahlen dafür nicht gut genug waren oder das Interesse nicht groß genug war. Und dementsprechend, ja, warum man das jetzt nochmal als Bundle rausbringt, ist die eine Frage. Ich denke mal einfach nochmal, um ja als Komplettpaket die Verkäufe vielleicht auch anzukurbeln, wobei dann die Preispolitik die andere Frage ist. Ja, und eventuell dann noch den Schuber als Zusatzargument anzuführen, wobei ich, wenn ich jetzt die 4 Volumes habe, nicht nochmal die ganze Serie kaufe, nur um Schuber zu haben. Nee, Ja. aber da weiß ich von Peppermint, dass sie das auch öfter so machen, also auf Messen, dass, ja, es gab, als es das noch gab, muss man heutzutage sagen, da hatten sie Ja. auch öfter halt die Serie komplett im Schuber, aber sie haben den Schuber auch einzeln verkauft, also für die Leute, die quasi die Volumes schon hatten, aber den Schuber trotzdem nochmal sich holen wollten. Okay, ja. Ja, machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir eine Meldung zur Winter Edition. Genau, haben wir exklusiv den Inhalt verkünden dürfen. Sind wieder einige spannende Fälle mit dabei. Eine Mischung zwischen Band 10 und Band 54. Und ich denke, wir sind alle besser beraten, wenn Lasse uns diesen Inhalt kurz vorstellen wird. Nicht wahr, Lasse? Genau, 27 Kapitel beinhaltet die Winteredition und conlinews.org stand in der Beziehung wieder im Austausch mit Egmont Manga, um bei der Fallauswahl in Kooperation zusammenstellen zu können, zusammenarbeiten zu können. Ja, jedenfalls, wir haben mal wieder ein bisschen geholfen oder beraten und 27 Kapitel sind enthalten, Kapitel 99 bis 101, Mediziner unter sich aus Band 10 und 11. Das ist das mit der Shuri-Tischdecke da. Kapitel 192 bis 196, Tödlicher Zauber aus Band 20. Das ist der Fall mit Kaito Kid und der brennenden Brücke, über die Konnen rüber rennt. Und mit Schnee, wie so ziemlich Ja, alles. Schnee, es ist überall Schnee, es ist Winter, Mord, Totschlag, brennende Brücken, alles, was die Winterzeit so braucht. Was ist so an? Blutroter Schnee, blutrote Bescherung, ja. Kapitel 238 bis 242, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, aus Band 24, der Pisco-Fall, wo ja auch, Schnee drin vorkommt. ja, na, Schnee ist ja gerade in einer der prägnantesten Szenen dieses Falles sehr atmosphärisch. Kapitel 374 bis 376, Unbemerkt verdächtig, aus Band 37, mit der Rui Ujo, der Kindheitsfreundin von Kogoro und Eri. Kapitel 508 bis 510, der erste Fall mit Esuke Hondo, wer? Keine Ahnung, aber ist angeblich wichtig. Aus Band 49, die ja auch im Schnee mit diesem verschlossenen Auto da und Kommissar Yamamura. Kapitel 518 bis 522, die Rache der Schneefee, der Skipisten-Flashback in der Mittelschule mit Shinichi und Heiji. Aus Band 50 und 51, ja. Wo da der Schnee die Rolle spielt, braucht man wohl nicht erwähnen. Und dann nochmal Kapitel 556 bis 568, 58, die Detective Boys und der Schneemann aus Band 54, wo ja auch die Detective Boys gerade mal wieder einen Winterurlaub machen und dann auch der namensgebende Schneemann sogar im Titel ist. Ja, Jetzt, wo in Deutschland reihenweise Weihnachtsmärkte abgesagt werden, sorgt zumindest die Winter Edition für ein einigermaßenes Jahreszeitenfeeling, würde ich mal sagen. Schnee kommt überall vor. Ja, genau. Und ich kann mich auch noch gut an das Cover erinnern, da wo Ran vor dem Haus steht und so. Ja, da war es ja auch kalt. Sieht man ja so ein bisschen, wie sie da so ihre Hände so ein bisschen wärmt. Fand ich, das ist auch ein, ja, gutes Bild. Setzt die Winter Edition gut in Szene, aber dafür werden wir dann auch noch mehr im Podcast hören, den ich hier jetzt einfach mal so anteasern werde, der bestimmt kommt. Herans Hände sind kalt, da müsste ihr vielleicht mal jemand Handschuhe schenken. Das mache ich. Nett von dir, Olli, danke. Das freut sie sich bestimmt. Ja, was man vielleicht noch anmerken darf, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, Lasse, dass auch Tippfehlerkorrekturen vorgenommen werden sollten, wurden, für den Ja. Sonderband, die vorher vielleicht in Einzel, also ich habe da jetzt keine genaue Fehlerübersicht im Kopf oder so, aber die in Einzelbänden enthalten waren, die jetzt dann hoffentlich im Sonderband alle korrigiert wurden. Da sind wir natürlich als Cronencast ganz genau und werden das ganz genau unter die Lupe nehmen, ob das auch wirklich so ist. Und wir teilen es euch dann im Cronencast auf jeden Fall spätestens mit. Wir freuen uns drauf und gucken ganz genau hin. Genau. Das ist unsere Bescherung, ja. Oder unser Geschenk für die Weihnachtszeit. Genau. 5. November, 6 €. Ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde. Ansonsten hier nochmal Vollständigkeit halber. Ja, wenn ihr das vielleicht hört, dann ist der Band schon erschienen. Also kauft ihn euch und lest ihn und hört unseren Themenpodcast dazu, wo wir dann alles, wie gesagt, genau anschauen und analysieren. Tiefschnee, eiskalte Windböen und klappernde Zähne. Auch die widrigsten Umstände halten unseren kleinen Lieblingsdetektiv nicht davon ab, Verbrechern das Handwerk zu legen. Diese exklusive Sonderausgabe widmet sich Conans spektakulärsten Fällen rund um das Thema Winter, der perfekte Lesestoff für kalte Tage. So der offizielle Buchrückentext, den wir auch schon vorab verraten bekommen haben. Ah, ich dachte gerade, du wärst unter die Poeten gegangen und hättest dir das so ausgedacht. Nein, so schön dichten kann natürlich nur Egmont Manga. Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Also es ist sehr schön geworden, also der Rückentext auch und die Fallauswahl generell auch, auch wenn man sich nicht mit Eigenlob bekleckern sollte. Ja. Dann machen wir weiter mit den neuesten Detective Conan Weekly Kapiteln, die dank Egmont Manga den Weg nach Deutschland geschafft haben. Es waren ja wieder einige brisante Kapitel mit dabei. Worum es da ging, das weiß wie gehabt Lasse. Genau, nachdem im letzten Fall in Kapitel 1060 ja enthüllt wurde, dass Wermut, Gin und Wodka auch noch existieren, spielen diese Charaktere alle im nächsten Fall eine größere Rolle in Kapitel 1061, 62 und 63, die jetzt im Oktober erschienen sind. Geht es darum, dass das FBI einige Rückschläge erleidet, denn die schwarze Organisation hat einen Agenten, der sie beschattet hat, erwischen können und konnte dadurch auf die interne Kommunikation des FBI zurückgreifen und scheinbar irgendwie den Code knacken, mit dem sie ihre Treffen vereinbaren und konnte schon mehrere FBI-Agenten umbringen. Natürlich keinen, den wir vorher schon kannten, also ihr seid jetzt noch nicht so verbunden gewesen mit zum Beispiel Tony, Aaron, Jim, Chen oder Mark, wobei Mark tatsächlich noch lebt. Jedenfalls, die haben das zeitlich gesegnet und oh nein, nein, nein. Conan war zufällig Zeuge eines dieser Morde, denn Jim Mason, ein FBI-Agent, wollte sich nicht einfach so von Gin und Wodka erschießen lassen, sondern hat lieber gesagt, dann springe ich doch lieber von diesem hohen Haus hier runter und hat quasi so den Freitod gewählt, wodurch Conan zufällig, der mit den Detective Boys unterwegs war, von diesem Mord Wind bekommen hat. Mit seiner Teleskoplinse in der Brille konnte er auf dem Dach des Gebäudes, von wo der Mann gesprungen ist, Wodka erspähen und wusste, oh, hier ist was ganz Schlimmes unterwegs und oh, jetzt wird mir klar, die ganzen Medien waren ja voll davon, dass in den letzten Tagen immer zwei Ausländer umgebracht wurden, die nicht identifiziert werden konnten. Oh, das waren alles FBI-Agenten und oh, da steckt die Organisation dahinter. Conan schickt deswegen Halberer und die Detective Boys weg, signalisiert Halberer subtil: Halberer, zeig bitte nicht dein Gesicht, unter keinen Umständen. Du weißt, was ich meine, oder? Und sie versteht es natürlich sofort. Er selbst zieht sich seine Hoodie-Kapuze tief ins Gesicht und geht zur Leiche, um noch herauszufinden, was da genau vor sich geht. Dadurch nehmen ihn Chianti und Korn tatsächlich ins Visier, die auch zur Unterstützung da sind. Und auch noch eine andere Agentin ist dabei, die verhindert, dass Korn erschossen wird, da noch andere Passanten sich auf der Straße befinden. Es ist eine Agentin, die heißt irgendwie Kier. Sieht irgendwie aus wie dieser Esuke Hondo. Keine Ahnung, wer das ist. Also, ich bin ja wirklich aufmerksamer Fan, aber diese Person ist mir noch nie aufgefallen. Da, also, ich habe 500, die letzten 500 Kapitel gelesen. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ganz, ganz komisch. Spaß beiseite. Kia ist wieder da. Juhu. Und sie bewahrt eben Conan davor, erschossen zu werden, weil Jin will schon sagen, ja, er schießt das Kind ruhig, Chianti. Aber Kia kann andere Passanten sehen, wodurch alle Zeugen zu ermorden zu aufwendig gewesen wäre. Die BO zieht ab, sagt, ja, okay, dann wird jetzt, können wir diesem Typen nicht mehr den Ausweis abnehmen, weil der ist ja jetzt schon auf der Straße und da können wir jetzt nicht mehr runtergehen. Das heißt, die Polizei wird spätestens jetzt erfahren, dass die Toten alle FBI-Agenten waren. Blöd für uns, noch blöder aber fürs FBI, deswegen machen wir uns darum keine Sorgen. Conan, findet den FBI-Ausweis des Agenten auch tatsächlich, deswegen, Alarm, Alarm, Alarm. Und den besagten Code, mit dem das FBI kommuniziert. Ja, und dadurch finden wir als Leser auch heraus, das FBI kommuniziert mit so einem ganz simplen Rätselcode. Moderne Kryptographie, verschlüsselte Chatprogramme, gesicherte Handys, keine Ahnung. Aber lass doch einfach mal einen Code machen, wo man so Striche hat und da muss man die untere Zeile spiegeln und ausschneiden und über die andere legen und dann ergibt sich daraus ein Treffpunkt. Das ist moderne Sicherheitstechnologie. Ich bin mir sicher, da wird nichts schiefgehen. A6-Agenten tot. Ups. Nun ja. Ja, schade. Schade. Jim Mason war mir echt sympathisch in der einen Sekunde, wo er vom Dach gefallen ist und da noch lebte und dann schon tot war, leider. Ha. Nun ja, Conan macht sich also auf zur Villa Kudo, wo sich das gesamte restliche FBI, was in Japan ist, versammelt hat. Denn die merken natürlich auch, dass ihre Leute abgeknallt werden und ziehen sich deswegen zu ihrem. Sich zum einzigen sicheren Ort, den sie gerade kennen, die Villa Kudo, zurück. Alle ist da, ganz viele unbekannte Agenten, die von Assistenten gezeichnet werden, aber eben auch James Black, der ist auch seit Ewigkeit mal wieder dabei. Wir haben ihn ja im Manga tatsächlich nicht mehr gesehen, seit dem Fall mit Heiji und Masumi im Restaurant da, mit dem, ob jetzt die Suppe salzig oder scharf ist, falls man sich daran noch erinnert. Seitdem war er im Manga tatsächlich ja abwesend, aber jetzt ist er wieder da. Und Jodie Cameron und Akai natürlich auch. Und sie rätseln alle so ein bisschen drum, dass ihr FBI hat abgefangen, unser Agent wurde abgefangen. Wir wissen alle nicht genau, ob der Code jetzt geknackt wurde. Hat er geplaudert? Haben sie ihn gefoltert? Wie ist das alles? Aber Con sagt, nö, den Code kann man einfach auch ganz einfach so lösen und zeigt dem FBI eben, wie er das im Kopf einfach mal so gelöst hat, den Code. Ja, richtig blöd gelaufen für das FBI, aber denken Sie sich, Moment, jetzt wissen wir ja genau, jetzt wissen wir ja sicher, die IBO hat ihn wahrscheinlich geknackt, also schicken wir jetzt einen Fake-Code los, um die Organisation in eine Falle zu locken. Blöd nun Jim Mason und Chen, die Agenten, die heute gestorben sind am heutigen Tag, was Con, bezeugt hat, waren die Ersteller des Codes, die haben sich den ausgedacht, weswegen sie auch gestorben sind, weil sie dachten, unseren Code, den hat die BO niemals geknackt. Deswegen machen wir jetzt dieses Treffen extra, um euch zu beweisen, dass das nicht geknackt wurde. Ja, was Conan dann im Kopf geknackt hat, nachdem er den Code einmal gesehen hat. Armer Jim, armer Chen, wir werden euch niemals vergessen. Campbell schlägt aber, wie gesagt, vor, eine Falle. Jody sagt, ist ja toll. Akai sagt, ist ja super. Conan sagt, gute Idee. James Black sagt, ja. Ich würde zwar gerne noch auf Yusaku warten, der ist nämlich gerade einkaufen für die ganzen FBI-Agenten, weil die brauchen ja was zu essen. Ich würde zwar auf Yusaku warten, aber wir haben keine Zeit, deswegen, ja, machen wir. Jody schreibt also diesen Code und die BO soll dann an einen speziellen Ort gelockt werden, wo dann eben sie umzingelt sind von Scharfschützen des FBI und in diesem Haus, wo sie reingelockt werden sollen, sollen zwei Agenten hin und einer davon ist Mark. Der ist der Bruder von einem der verstorbenen Agenten. Und nachdem James sagt, hier irgendwie nicht so geil, weil du handelst hier nur aus Rache für deinen Bruder, sagt Campbell, kein Problem. Ich gehe einfach mit und dann, wenn irgendwas schiefgehen sollte, dann hau ich uns raus mit meinen Fahrkünsten. Wird bestimmt nichts schiefgehen. Jedenfalls, Jody schreibt den Code. Sie befinden sich alle da an diesem Ort. Die BO fängt den Code ab, die E-Mail, und entschlüsselt ihn und wäre beinahe in die Falle gelaufen. Doch da bekommen alle Agenten, inklusive Wermut, die jetzt auch dabei ist, eine Nachricht von einer Stimme, die mechanisch verstellt ist und uns so unkenntlich gemacht wurde. Und alle wissen sofort, wer das ist. Es ist Rum, der sagt, wartet bitte, hört mir zu. Und als die BO dann 5 Minuten nach dem Timing, der im Code festgelegt war, nicht an dem Ort, wo das FBI die Falle aufgestellt hat, auftaucht, denken sie schon, ist es irgendwie fehlgeschlagen. Doch da werden die FBI-Scharfschützen wiederum von Chianti und Korn aufs Korn genommen. Aha, der Name zahlt sich endlich aus. Und wie Chianti und Korn sagen, Rum hat die Falle durchschaut. Und nun gerät das FBI ins Visier. Die Scharfschützen des FBI werden einen nach dem anderen weggesnipert, beziehungsweise sie werden nur angeschossen und können sich dann zurückziehen. Vermutlich, weil, keine Ahnung, Chianti und Korn sind wohl gnädig heute. Kevin und Mark sagen dann, okay, blöd, Falle gescheitert, hauen wir ab. Doch draußen vor dem Gebäude steht schon Jin und schießt mit einem Großkalibergewehr erstmal ein schönes Loch in die Tür von dem Wagen von Camel und Mark. Mark wird dabei so ein bisschen der Oberschenkel zerfetzt mit einem Streifschuss, aber er lebt noch. Camel und Mark hauen dann ab und wir haben ein Kapitel, was fast nur Verfolgungsjagd ist, tatsächlich. Es wird noch kurz erklärt, durch welchen Fehler im Code des FBI die Falle durchschaut werden konnte. Das müsst ihr aber vielleicht selber lesen im Detektivcon Weekly. Jedenfalls Camel und Mark, beziehungsweise Camel kann es dann schaffen, das Mark abzusetzen, damit er nicht mit den ganzen Zeit mit dem Verwundeten umherfährt. Und liefert sich dann mit Chianti Korn, Gin, Wodka und am Ende auch Chianti und Kier, Wermut und Kier, eine dramatische Verfolgungsjagd durch eine dunkle Nacht, so heißt das Kapitel auch, die schließlich damit endet, dass Camels Wagen in die Bucht von Tokio fällt und er beinahe ertrinkt, doch ein Geistesblitz von Conan kann ihm in letzter Sekunde helfen. Tatsächlich ist der Fall noch nicht vorbei. Wir haben jetzt zwar nach diesem Kapitel am 21. Oktober 2020 in Japan, Kapitel 1063, eine einmonatige Pause bis zum 25. November 2020. Der Fall ist aber noch nicht vorbei. Das ist jetzt eine der ersten größeren Pausen, die Aoyama sich seit April 2018 mal in einem Fall nimmt, was komisch ist, aber vielleicht daran liegt, dass der Fall einfach wesentlich länger wird. Vielleicht, hoffentlich, keine Ahnung. Der Fall ist jedenfalls nicht vorbei. Es steht in Kapitel 1063 nicht dabei, irgendwie Fallauflösung, sondern nur Fall Teil 3. Also nehmen wir mal an, dass es in Kapitel 1064 weitergeht. Und wir wissen auch, dass Aoyama für Kapitel 1064 und vermutlich auch für Kapitel 1065 schon Sunday Cover gezeichnet hat. Hat er in seinen Nachrichten in Animal Crossing gesagt, ich habe 2 zusammenhängende Cover für die Shonen Sunday gezeichnet mit der BO und dem FBI und der Kudo-Familie. Also zusammenhängende Cover sind so, also ein Magazincover, was so zweigeteilt ist. Das heißt, man kauft sich 2 Magazine und wenn man die nebeneinander schiebt, ergibt das ein zusammenhängendes Bild. Und ja, das ist das, was wir bisher wissen. Es ist ein sehr dramatischer Fall, der dann natürlich auch später in Band 100 abgedruckt wird, aber tatsächlich noch nicht das große Ereignis, von dem Yusaku in Kapitel 1060 gesprochen hat. Denn Jin sagt in Kapitel 1062, ja hier, wir haben ja hier noch das große Ereignis vor uns, aber vorher erstmal noch so viele FBI-Agenten umlegen wie möglich und dann später die große Action. Das heißt, dieses große Event, was erwähnt wurde, das 6 tote FBI-Agenten, das ist es noch nicht. Ob das aber alles schon noch in Band 100 ist oder noch alles in diesem Fall, weiß man nicht. Aber da ist einiges, auf das man sich freuen kann, würde ich mal sagen. Ja, hoffentlich, weil ich muss sagen, so ein paar Punkte in dem Fall bislang, wie er sich entwickelt hat, haben mir nicht so gut gefallen. Einen wichtigen Punkt, den man vielleicht noch anmerken sollte, Camel, das hattest du ja gesagt, also einmal das mit dem FBI-Agenten, dessen Bruder verstorben ist, das war schon problematisch, aber Camel selbst ist auch ein wichtiger Punkt, der gilt ja für die Organisation offiziell als tot. Ja, also auch er eigentlich problematisch, dass er da hingefahren ist, warum das kein anderer machen konnte. Ja, es war, gibt so ein paar Punkte auch mit diesem Code, wie der entwickelt wurde und dass der verwendet wurde und so, oder wo ich mir denke, so, naja, ist das wirklich eine Arbeitsweise des FBIs? Ja, schwierig. Also es gibt so ein paar Sachen, die mich stören tatsächlich in der Entwicklung, wie es losgeht, aber was noch kommen mag, kann das sicherlich alles wieder wettmachen. Deswegen bin ich da noch vorsichtig mit einer Bewertung, zumal der Fall so ja nicht abgeschlossen ist. Wenn das nun so der, also wir hatten ja schon einen Auftakt, und wenn das jetzt nochmal so ein Auftakt vom richtigen großen Knaller wird, was ja so ein bisschen angeteasert wurde, dann ja, kann ich da über solche Schwächen bestimmt auch hinwegsehen, aber da müssen wir nochmal abwarten, was denn da noch so kommt tatsächlich. Ja, ich genieße den Fall bisher auch eher über die Tatsache, dass wir Charaktere, die nicht so oft auftauchen, mal wieder in Aktion sehen. Das ist, finde ich, durchweg cool. Die Action, die wir bisher haben, ist jetzt auch noch nicht filmartig. Also es ist auf dem Level von eben sowas wie Clash mit Kira, der Kira-Transport, oder auch eben der ursprüngliche Black Impact, wo ja Kira dann auch mit ihrem Motorrad auf ein Auto springt, was ja da auch schon so ein bisschen war. Und jetzt hier die Action ist auch an manchen Stellen so ein bisschen, ja, muss man vielleicht mal so ein bisschen ein Auge zudrücken, ist immer noch ein Comic, aber es ist noch kein Filmlevel, von daher okay. Aber den tatsächlich, das Mystery-Aspekt mit diesem ganzen Rätselcode, das fand ich schon, also den Umständen entsprechend, nicht sehr angemessen. Also, dass das FBI damit sowas kommuniziert, ist halt so, ja, ich weiß, es ist eine Sherlock-Holmes-artige Mystery-Serie und da haben diese Codes ihren Platz, aber vielleicht nicht an dieser Stelle. Ach, und eine Sache wollte ich noch anmerken, so rum. Also wenn man sofort erkannt wird, trotz der Tatsache, dass man seine Stimme verstellt, ja, dann weiß ich nicht, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn. Oder kann man es auch sein lassen, wenn man mit seinen Organisationsmitgliedern kommuniziert? Nee, also ich weiß nicht, das fand ich so ein bisschen kurios, aber da wissen wir nicht. Vielleicht hat man da ja so eine bestimmte Sprechweise oder einen Dialekt und man hat es deswegen raus. Keine Ahnung, das wissen wir Na, jetzt noch nicht. naja, sie erkennen ihn ja daran, dass sie ihn nicht erkennen. Ja, das ist aber auch. Also sie sagen halt eine mechanisch verstellte Stimme, das macht bei uns nur einer rum. Okay, spricht das jetzt für die Sicherheit der Organisation? Ja, Naja, sicherer als okay. das FBI allemal, ja. Naja, okay, also gut, so hatte ich das noch nicht betrachtet. Das kam mir nur so ein bisschen beim Lesen kurios vor. Ah, vielleicht kann man das auch so sehen. Ich weiß ja nicht, aber wenn ich meine, das ist ja trotzdem dann ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich der Einzige bin, der es macht und jeder weiß dann, okay, du bist, die Identität ist nicht feststellbar, aber es ist feststellbar, wer es ist. Also wenn du irgendwen abhörst oder so, das ist ja auch noch ein Risiko, dann, naja, keine Ahnung. Ja, war so ein Punkt, worüber ich gestolpert bin. Ich denke nochmal drüber nach, was du eben gesagt hattest. Vielleicht hilft mir das ein bisschen besser zu verarbeiten. Aber ja, das war auch so, sind so halt so ein paar Kleinigkeiten, die einen so ein bisschen stören. Oder auch dieses Bild, wo Jin da die Tür wegballert mit so einem Großkaliber, weiß nicht, Gewehr oder was. Das fand ich auch so. Also, das ist wirklich nur so hart an der Grenze, nicht zum Film. Aber ich weiß noch, wie sich alle aufgeregt haben mit dem Hubschrauber, der dann in irgendein Gebäude schießt. Klar, auf dem Level ist es nicht, da gebe ich dir recht. Aber so, ich hoffe, es eskaliert nicht zu sehr jetzt. Also, nicht, dass der große Knall dann besteht, dass doch dann auf einmal ein Helikopter wieder rumfliegt und Leute abschießt oder Riesenräder Oh je. irgendwelche Menschen überrollen. Hoffen wir es nicht, dass es in diese Richtung geht. Hoffen wir, dass es mehr ein bisschen in die Mystery Szene geht und nicht in die Action-Szene. Würde mich freuen, aber ja, wir können ja noch gespannt sein. Also es ist ja noch kein Kind ins Brunnen gefallen und der Fall kann sich noch top entwickeln. Ich will nicht zu pessimistisch sein. Ich freue mich ja. Naja, man darf ja, aber man darf auch nicht vergessen, auch im Manga hat die Organisation schon mal, ein paar Züge gebracht, die jetzt nicht so geheimnisvoll sind. Also den Kandidaten Domon wollten sie ja damals live in einem Fernsehinterview wegsnipern. Das war ja der ursprüngliche Plan. Und auch bei dem Heido Krankenhaus ganzen Angelegenheit sollte Chianti Camel, das weiß die BO natürlich nicht, aber Camel, der da ja im Wagen mit Kira saß, den sollte Chianti ja dann auch, nachdem der Verkehrsunfall da war, auf diesem Highway da bei offenem Tageslicht sollte die den wegsnipern einfach. Einfach so, also dass Jin da jetzt auf ein Auto schießt, finde ich in dem Rahmen noch vertretbar. Ja, man muss auch, ich weiß nicht, die Geheimnis, nur die Organisation hat ja auch diesen Ruf, besonders geheimnisvoll zu sein und so. Ja, das stimmt auch, aber so viele Sachen. Wir erinnern uns auch, ich glaube, in Tequila, dem Fall, wo dann am Ende die Bar in die Luft geflogen ist, oder wenn dann irgendwelche Bomben, der Shinkansen da in die Luft gejagt werden sollte, wo dann Conan dann die Bombe rausgekickt hat aus dem Zug oder Mystery Train. Also, das ist nicht irgendwie sonderlich diskret, sage ich mal, diese Vorgehensweise. Und immer natürlich, auch wenn du was in die Luft jagst, immer relativ actiongeladen. Aber ja, keine Ahnung, es sollte nicht zu unrealistisch werden. Wie gesagt, es ist noch im Rahmen so, was passiert, aber es sollte nicht zu abgehoben werden, finde ich persönlich. Ja, also ich persönlich habe mich an der Action nicht so nicht gestört. Also ich lese das so ja recht unterhaltsam, sage ich mal. So ja, es geht halt ein bisschen actionreicher zu, was mir ja aber wirklich so ein bisschen den Denkdämpfer verpasst hat. So war halt, was ich sage mal so schön, den Lesefluss etwas ins Stocken geraten hat, war wirklich die Tatsache mit dem Code des FBIs, dass sie einen Code benutzen, der so einfach zu knacken ist. Das finde ich halt ein bisschen seltsam. Also ich dachte, die benutzen irgendwelche hochverschlüsselten Hightech-Codes, die man selbst mit so einem Roboter nicht entschlüsseln kann. Und dann kommt es nur, ja doch, du musst nur dies und da so ein bisschen drehen und zack, hast es. So, wo ich so dachte, hä, ernsthaft? Ich meine, es ist das FBI, eine geheime Organisation, die auch ein bisschen, ne? Ich meine, FBI ist ja schon ein bisschen was Wichtigeres, was Höheres so. Und dann nutzen die so einen einfach zu knackenden Code. Das ist das, was mir aktuell nicht in den Sinn gehen will, warum die das machen. Aber gut, schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin aktuell gut dabei, guter Dinge. Gefällt mir sehr gut, dass wir jetzt so viel Action haben und mal schauen, was noch so passiert. Ich glaube wirklich, die alte Enigma-Maschine aus den deutschen Zweiten Weltkriegs-U-Booten, was damals benutzt wurde, ich glaube, das wäre kryptografisch noch sicherer gewesen als dieser Rätselcode. Also, vielleicht ist das FBI, weil es ja so illegal in Japan operiert, kriegen sie keine Unterstützung vom Hauptquartier und deswegen können, ich meine, gute Kryptografie kann man sich selbst im App Store runterladen. Also, Also das jetzt mal, ist halt also kein Argument. nee, als ich den Code betrachtet habe, also ich habe ihn nicht lösen können, aber ich habe mir gedacht, so ja, man erkennt doch so ein bisschen irgendwas, also wenn man das irgendwie faltet oder so, das war jetzt so mein Gedanke, mein erster, ich dachte so, ja, das faltet man so ein bisschen und dann wird dann die Lösung rauskommen, ja. Es gab ja nicht nochmal irgendwie noch ein Schlüsselwort oder irgendwas anderes, womit man das irgendwie dann hätte sich erschließen müssen, dass man irgendwie zwei Teile braucht oder so, dass nur der Empfänger und nur der Sender alleine nichts bringen oder so, keine Ahnung, aber da habe ich mir so gedacht, so, hä, das, also so wie das aussieht, da muss man doch bestimmt nur irgendwas falten und dann kann man sich da was rausgeben. Da war es also ein bisschen mit Spiegeln und so. Da habe ich mir gedacht, so, naja, also, ja. Selbst der Skytale-Code, was mal in dem ersten Rumi-Fall, was aus dem alten antiken Griechenland stammt, also noch vor Christus, wo man dieses so ein Band hat, was man da um den Stab wickelt und dann braucht man die richtige Länge Stab, damit das, was man da rumwickelt, Sinn ergibt. Selbst das wäre sicherer gewesen. Ja. Ja, aber sie hatten wahrscheinlich gerade keine Stäbe zur Hand. Ja, das FBI, die haben nicht genug Geld, das ist verständlich. Machen wir weiter mit einer Meldung aus der spoilerfreien Zone. Und zwar ist Kosei Tamita, der japanische Sprecher von Hirokichi Suzuki, hier haben wir ihn wieder, leider verstorben. Und die Details dazu hat Johannes. Ja, und zwar ist er im Alter von 84 Jahren verstorben und das bereits Ende September. Ist dann allerdings erst, ja, natürlich aus privaten Gründen und so, erst ein bisschen später, dann im Oktober, Anfang Oktober, veröffentlicht worden, an die Medien herangegeben, dass das der Fall ist, dass er gestorben ist, wie gesagt, an einem Schlaganfall. Die Trauerfeier und Zeremonien sind dann entsprechend schnell vonstatten gegangen. Wir kennen ihn alle aus von Chiroki Suzuki, damit ihr das noch ein bisschen einordnen könnt. Ursprünglich wurde der ja von Ichiro Nagai gesprochen, von diesem Auftritt mit dem, ich glaube, wundersamen Luftspaziergang 386 bis 725, ist dann damals an einer Herzkrankheit gestorben und dann hatte Kosei Tomita die Sprecherrolle übernommen, ab Episode 746 bis jetzt halt ja, 984 und ja, hat dann ab da das quasi übernommen, ab 2:14 und dem dann seine Stimme geliehen und ist jetzt, wie gesagt, leider auch verstorben. Zum Nachfolgesprecher oder sowas ist, glaube ich, noch nichts bekannt. Ja, ansonsten dem deutschen Sprecher ist er natürlich eher nicht so geläufig. Er hatte noch damals Doraemon gesprochen, 1973 als erster. Das ist sicherlich noch ein Anime, der auch hier im deutschsprachigen Raum noch ein bisschen Bekanntheit hat. Dass er damals als erster der Hauptfigur seine Stimme geliehen hatte, das war so eine ziemlich große Rolle. Ist auch mal im Laufe seines Lebens hat die eine oder andere Auszeichnung bekommen für seine Synchronsprecherrollen und wie gesagt, jetzt verstorben, Alter von 84 Jahren. Und ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, wer die Sprecherrolle übernimmt, ob Chiroki Suzuki noch weiter auftritt. Ich gehe mal davon aus, ja, dass die Rolle wieder neu besetzt werden muss. Und dann schauen wir mal, wer es macht. Ja, dann machen wir weiter mit einer weiteren Meldung aus der spoilerfreien Zone. Und zwar wurde in Japan in Conantown eine neue Statue errichtet. Dieb und Meisterdetektiv heißt diese Statue, natürlich nicht auf Deutsch, sondern auf Japanisch. Und wurde dort direkt vor der Gosho Aoyama Manga Factory eingeweiht. Von Gosho Aoyamas Eltern höchstpersönlich, was ich eine sehr, sehr schöne Geste finde. Die beiden haben, oder auf Social Media wurde ein Foto geteilt von den beiden eben vor der Statue. Das hatten sie auch schon bei vergangenen Statuen gemacht, die in Conantown eingeweiht wurden, wo die beiden zugegen waren und auch die Posen auf den Statuen nachgestellt haben, was ich, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus und auch herzerwärmend, dass die beiden dort vor Ort sind und die Ehre haben, diese Statuen dann ja der Öffentlichkeit vorzustellen. Genau, Conantown ist ja die Geburtsstadt von Gosho Aoyama. Genau, und hat eben den Spitznamen Conantown. Ja, genau. Zahlreiche Statuen gibt es in der Stadt schon und jetzt eben eine neue direkt vor der Gosho Aoyama Manga Factory, einem Museum über Gosho Aoyama und seine Werke. Ich hatte auch schon die Gelegenheit, vor Corona dort mal vorbeizuschauen. Also nicht bei der Statue, die gab es damals noch nicht, aber in der Gosho Aoyama Manga Factory. Und ja, habe auch schon ein paar andere Statuen gesehen, die dort vor dem Museum stehen. Und jetzt eben eine weitere mit Kaito Kid und Conan Edogawa, eben Dieb und Meisterdetektiv. Ja, die berühmte Pose, wie sie Rücken an Rücken dastehen und Kaito Kid kniet ein wenig und ich glaube, die haben bei der Illustration sonst auch noch Handschellen oder irgendwie in der Art. Die sind auf der Statue nicht abgebildet. Ja, also wieder eine weitere Statue, die in Conantown errichtet, eröffnet, eingeweiht wurde. Hatten wir erst kürzlich die Meldung, ich glaube auch in diesem Jahr, dass eine Statue in Conantown eingeweiht wurde, The Great Detective Turned Small. Damals war es diese, ja, Pose, wie Conan von den Polizisten im Tropical Land gefunden wurde, als er noch nicht Conan hieß, aber eben schon geschrumpft war, wie er dort, ja, im Scheinwerferlicht lag, saß. Ja, jetzt eben Conan und Kaito Kid als gemeinsame Statue. Ja, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Da haben wir zwei neue Episoden zu besprechen. Episode 983 und 984. Kid vs. Komei. Das Ziel sind die Lippen. Welche Lippen sind denn hier das Ziel, Olli? Ja, dann lausch doch mal gespannt den Lippen. Ja, es handelt sich mal wieder um eine Manga-Umsetzung. Ja, ich will jetzt nicht Premiere sagen, aber doch eher schon Highlight. Ja, wir kennen den Fall natürlich alle und du hast ihn ja gerade auch vorgestellt. Ja, wir beginnen aber ja ganz klassisch, sag ich mal, mit Heiji und Kazuha, also vielleicht doch nicht so klassisch, die sich auf dem Weg nach Tokio befinden und ja, Heiji denkt immer noch über die Situation von Shinichi und Ran in Kyoto bei dem Tempel nach und ja, er hat das ja damals so wahrgenommen, dass Shinichi und Ran sich ja geküsst haben von Mund zu Mund und da ist er ja so, ja, ich sag mal so gemischt Gefühle, er ist so völlig baff so, dass er das auf einmal so direkt macht und auf der anderen Seite ist er auch, glaube ich, ein bisschen neidisch, weil er hat es ja nach wie vielen Kapiteln immer noch nicht geschafft, Kasua irgendwie zu signalisieren, dass er was für sie empfindet. Und da denkt er halt die ganze Zeit drüber nach und ja, will das eigentlich irgendwie jetzt auch mal in Angriff nehmen. Und ja, dann erzählt eben Kasua auch schon was ja, von der Situation, dass ja, wohl Jirokichi Suzuki oder Kaito Kid da, dass da diesen Edelstein geben soll, der sich Fairy Lip nennt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die deutsche Übersetzung war. Das ist schon zu lange her, dass ich den Fall gelesen habe. Und ja, dabei fällt natürlich oft das Wort Lippen und dann ist Heiji so ganz fasziniert von Kasuas Lippen und ja, man ahnt schon, dass er gerne eine Kussszene sich wünscht, aber ob die eintritt, das wissen wir noch nicht. Ja, dann gehen wir halt mal ein bisschen weiter, ja, kommen sozusagen auch mal auf Kaito Kid zu sprechen, der eben angekündigt hat, den Edelstein Fairy Lip zu stehlen, was so ein ganz großer Edelstein ist, der wohl aus einer Perle von einer Muschel stammt und ja, so ziemlich handgroß ist, also auch schon ziemlich wertvoll. Und ja, das wird sozusagen im Museum, möchte Herr Jirokishi Suzuki, möchte die gerne ausstellen, damit auf der einen Seite die ja, Besucher seines Museums, die ja Geld dafür zahlen, dass sie sich eben das Kunstwerk ansehen können, die sollen das alle eigentlich gut sehen können. Und dann ist Nakamori natürlich mit dabei, der aber sagt, nee, wir müssen den Edelstein auch bewachen und deswegen stellen wir da um den Edelstein, um diese Schatulle oder wo auch immer das ausgestellt wird, da meine Männer drumrum und ja, der Suzuki-Chef ist da nicht mit einverstanden und dann rätseln sie so ein bisschen, wie man das am besten machen könnte. Und da tritt dann auch Komei auf den Plan oder Takaki Morofushi, wie er mit richtigem Namen heißt. Komei ist ja nur sein Spitzname. Und erklärt so ein bisschen in ja, alter chinesischer Strategenweisheit, was denn sozusagen seine Idee ist, um den Stein ja, zu schützen und beide Vorschläge zu erfüllen, dass eben alle Besucher das sehen können und er trotzdem super sicher verpackt ist. Ja, und dann bekommen wir das eben dann auch mit. Und zwar haben sie einfach diesen Edelstein in den riesigen Eisblock eingefroren. Heißt also, man kann den Stein von allen Seiten sehen und bewundern. Und ja, Kaito Kid kommt da nicht einfach ran, weil wenn er das Eis schmelzen wollen würde, das dauert halt ein bisschen, weil das ist so ein ganz riesiger Eisblock. Und ja, das geht nicht so einfach. Ja, dann sind sozusagen, ja, die Gäste alle im Museum anwesend, dann kommt es noch so ein bisschen zu einer kleinen Situation. Da ist einmal der Besitzer des Steines, der eben sagt, ja, hier mein Stein und wenn der gestohlen wird, kassiere ich die Versicherung. Und dann kommt noch eine jüngere Frau, die den Mann beschuldigt, eben ihr den Originalstein abgenommen zu haben, weil er ihr den wohl mal gegeben hatte zum Schätzen, wie viel der wert ist oder sowas. Und der hat das dann natürlich ausgenutzt, hat sie dann übers Ohr gehauen, ihr eine Fälschung angedreht und den Stein selber behalten. Und jetzt möchte die gute Frau eigentlich, weil es ein Erbstück ihrer Oma war, die jetzt verstorben ist, möchte sie ihr das mitgeben. Und naja, so hat sich dann das so ein bisschen, ja, so ein bisschen soziale Probleme da dann mit eingeschlichen. Und ja, dann geht es so ein bisschen weiter, dass dann eben auch Kaito Kid, der ja in Verkleidung wie immer unterwegs ist, dann so ein bisschen mit seinem Diebeszug da voranschreitet und dann taucht eine Karte auf, in der er eben ankündigt, den Stein heute zu stehlen. Und ja, dann geht das Ganze so ein bisschen weiter und dann wird der Stein irgendwann durch so ein Tuch, wird er dann abgedeckt und dann als nämlich Kasua und Heiji Kasuas Handy aus dem Raum holen wollen. Da passiert dann eben, ja, wie so es sein muss, so stromausfallmäßig, kommt dann eben so ein Tuch, dann wird der Stein komplett abgedeckt, der Raum wird dunkel, man sieht überhaupt nichts. Und als dann das Licht quasi wieder angeht, ist ein ja, großes Loch mit einem Bohrer in den Eisblock gebohrt worden und wir finden ganz viele andere identisch aussehende Edelsteine in dem Eisblock wieder. Und ja, dann sind natürlich alle irgendwie verwundert und geschockt zugleich, weil Kaito Kid auch eine Nachricht dran geklatscht hat mit: Jo, ihr habt mir den Stein mitgenommen, vielen Dank und man sieht sich beim nächsten Mal. Ja, und so endet dann auch die erste Episode. Und ja, ich würde sagen, auch meine Vorstellung hier, damit man nicht zu viel vorgreift. Die Ermittlungen gehen dann eben voran. Kome ist als ja, beratender Stratege mit dabei und schlägt Kaito Kid das eine oder andere Mal schon ein Schnippchen, dass er es ein bisschen schwerer hat. Und ja, bleibt dann abzuwarten sozusagen, wie die ganze Geschichte ausgeht, ob Kaito Kid es schafft, ja, obwohl den Edelstein auch wirklich mitzunehmen, und gestohlen hat er ihn ja offensichtlich, oder eine von den Fälschungen ist doch nicht eine Fälschung. Und ja, als wäre Kaito Kid diesmal unterwegs ist, das bleibt dann wie immer auch noch ungeklärt, zumindest aktuell, und ja, so, ja, geht es dann quasi weiter. Und ich würde sagen, dann, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, dann schaut ihr euch die Episoden selber nochmal an oder lest das passende Manga-Kapitel dazu. Und ich würde sagen, wir besprechen jetzt noch so ein bisschen, wie uns die Umsetzung dazu gefallen hat und ja, vielleicht auch noch, wie wir den Fall an sich so fanden. Und dann schauen wir mal so ein bisschen. Also ich denke, wir können in erster Linie mal froh sein, dass wir hier eine Manga-Umsetzung haben. Ja, die letzte ist ja schon einige Zeit her und ja, das hat mich natürlich besonders gefreut, besonders auch, dass Jiroki Suzuki noch gesprochen wurde von Kusei Tomita und dass wir ja, den hier nochmal letztes Mal hören konnten, das war noch die Episode natürlich noch ein bisschen besonders gemacht, ansonsten zum Fall selbst, ja, hat sehr viele humoristische Elemente, was mir ja immer ganz gut gefällt, es ist aber auch klar, wenn Kaito Kid auftaucht, dann ist das immer irgendwie so ein bisschen mit einem ja, zwinkernden Auge noch so versehen, gefällt mir ganz gut und was noch durch die Episode sehr besonders macht, ist natürlich dann noch Komeis Auftreten und warum er nach Tokio gekommen ist und was mit diesem Brief auf sich hat und ja, das ist natürlich alles sehr spannend tatsächlich und es ist auch irgendwie cool, den Kome dann als Gegenspieler, also ich bin nicht so der größte Fan von ihm tatsächlich, aber ich finde es cool, wie er so als Gegenspieler von Kaito Kid agiert hat, hat die Episode sicherlich zu was Besonderem gemacht und auch wie Heiji ein, naja, ich will diesen, ja doch vielleicht Totalausfall gewesen ist in diesen Doppel-Episoden, das macht es natürlich auch irgendwie sehr spannend zu sehen und ja, natürlich auch der Trick selbst, wie es gemacht wurde, wie ins Eis gebohrt wurde und so weiter. Wer Kid war, das war, glaube ich, relativ früh klar, auch wenn man jetzt den Manga nicht vorher gelesen hatte. Wenn man sich die Episode anguckt, es wird ja nicht quasi nicht verheimlicht oder wird auch relativ schnell wieder aufgelöst. Aber ja, nee, insgesamt hat mir die Episode eigentlich oder die Episoden ganz gut gefallen und habe mich gut unterhalten gefühlt. Und wie gesagt, ich war sehr froh, dass es überhaupt eine Manga-Umsetzung gab. Die dann auch ordentlich, finde ich, umgesetzt wurde. Einige Momente waren sehr gut animiert. Ja, hat mir gut gefallen. Ja, wo du das Stichwort Animation gesagt hast, da möchte ich etwas sagen, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich fand, als sie den Eisblock mit dem Edelstein und die einzelnen Karten teilweise gezeigt haben, dann haben sie so kleine Kamerafahrten gemacht und dann fand ich, sah das so ein bisschen ja 3D-mäßig animiert irgendwie aus so und dann in der nächsten Szene hatten wir halt wieder die gewohnte Manga-Anime-Szene halt so Zeichentrick 2D-artig so, was man halt so von Conan kennt, also diese ja Kamerafahrten und diese 3D-Umsetzung, die kennt man ja teilweise auch schon aus manchen Filmen und da gab es ja auch manchmal schon ein bisschen Kritik und so und ja, weiß nicht, mir hat diese, ich sag immer 3D-Kamerafahrt, mir hat das irgendwie nicht so gefallen. Ich fand, das sah irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, aber vielleicht liegt das auch nur an mir persönlich. Ansonsten fand ich es, ja, war eine sehr gute Umsetzung, dass Komei da mit reingespielt hat und da, ja, mit als Gegner von Kaito Kid da war und dass, ja, Heiji in seinem Liebeswahn da nichts auf die Reihe gekriegt hat und beinahe den größten Fehler seines Lebens gemacht hätte und wir so gar nichts gecheckt hätte und ja, dann eben auch der ja, kleine Mystery-Grund dann am Ende mit Komei noch am Ende, habe ich schon gesagt, am Ende, ja. Ja, das fand ich, war sehr gut, hat mich sehr gut unterhalten gefühlt und ja, wie du schon gesagt hast, dass wer Kaito Kid in Wirklichkeit war, war auch ziemlich offensichtlich, fand ich, weil es gibt eben bestimmte Personen, die verhalten sich eigentlich nicht so, wie sie es dann so tun und ja, ansonsten, ja, gab es auch die eine oder andere nette Szene mit Kogoro, ich glaube, wo er sich dann da in diesem Raum aufs Ohr hauen will und so sagt, ja, ich hau mich mal aufs Ohr, denn ich bin ja der schlafende Kogoro, sowas fand ich auch ganz nett und ja, deswegen habe ich die Episode sehr genossen, auch diese kleine Side-Story eben mit der Herkunft des Juwels da, mit der jungen, ja, mit der jungen Frau da und dem Besitzer des Juwels da, das fand ich auch sehr schön. War noch so eine kleine Side-Story und die ja auch so ein bisschen Kaitos Grund dann wieder gespiegelt hat. Das, ja, fand ich in allem, war alles sehr gut und stimmig und mein kleinen Kritikpunkt, der wahrscheinlich persönlich Kritik ist, habe ich genannt und von daher, ja, sehr schön, dass wir mal wieder eine Episode auch hatten vom Manga. Hat mir gut gefallen. Diese CGI-Fahrten, was du wahrscheinlich meinst, ja, das ist ja nicht nur dir ein Dorn im Auge, sage ich mal. Das ist ja öfter mal so, dass das kritisiert wird als relativ billig und schnell hingeschustert. So wirkt es halt manchmal leider auch dann, weil das nicht auch in den Filmen manchmal nicht so sonderlich gut eingebaut wird, wie ich finde. Teile da so ein bisschen deine Kritik, aber was ich noch hervorheben möchte, positiv, weil wir da vorher drüber spekuliert hatten, ob der Film denn oder ob denn die Episoden ein Zweiteiler werden oder ein Einteiler, Zweiteiler oder ein Dreiteiler, so, ob sich das vielleicht dann gestreckt wird, weil es halt eine Manga-Umsetzung ist, wo man sagt, okay, wir möchten das länger machen und so. Das fand ich dann ganz gut, dass sie das nicht gemacht haben, sondern Zweiteiler rausgebracht haben, so, da nicht groß strecken mussten und das hat dann natürlich dann auch dem Fall gut getan, dass da nicht irgendwie 5 Minuten Wiederholung gewesen ist. Ja, möchte ich positiv hervorheben, dass man sich dann doch dazu entschieden hat, auch wenn die letzte Manga-Umsetzung dann schon Monate her war, dass man das nicht unnötig in die Länge gestreckt hat. Ja, da hast du recht, weil es gibt nichts Nervigeres, wenn man eine Szene, die man gerade gesehen hat, nach der Tür schon wieder sieht. Ja, dann stehen noch die kommenden Episoden aus und da hat Lasse wieder eine kleine Übersicht für uns. Genau, beziehungsweise tatsächlich nur ein kleiner Recap dieses Monats, denn durch den Aufnahmezeitpunkt konnten wir die Episode am gestrigen Tag, wenn ihr das jetzt am Sonntag schon hört, am 31. Oktober, noch nicht sehen, nämlich vom Kanon, vom Filler-Zweiteiler, I Wish Kanon Zweiteiler. Nein, es ist ein Filler-Zweiteiler, Episode 985 und 986, zwei wahre Gesichter, Teil 1 und 2, eben am 24. Oktober und am 31. Oktober. Und weil wir die zweite Folge noch nicht gesehen haben, besprechen wir das im nächsten News-Podcast. Die konnten wir jetzt noch nicht sehen und deswegen wissen wir auch noch nicht, was genau im November kommt. Aber ich kann noch mal sagen, im Oktober wurde Genta im Unglück wiederholt. Eine tolle Kanon-Folge, an die wir uns sicherlich noch alle erinnern. Ja, deswegen nur ein kleiner Recap zum Monat Oktober. Über den November wissen wir Standaufnahmedatum leider noch nichts. Ich bin mal mutig und sage, ich rechne nicht mit Kanon-Episoden. Tut mir leid. Der Einschätzung würde ich mich mal ganz mutig, wie ich bin, anschließen. Eher Filler oder gar Wiederholung. Ja, dann sind wir auch schon am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Danke, dass ihr bis zum Ende mit dabei geblieben seid und ich hoffe, ihr habt vieles mitgenommen aus den News, ja, des Monats Oktober. Die News des Monats November besprechen wir dann im nächsten Podcast. So ist der alltägliche, allmonatliche Rhythmus, kann man ja fast sagen. Genau, ich weise noch auf die Kontaktmöglichkeiten. ConanWiki.org, ConanForum.org und ConanNews.org sind unsere drei Hauptwebseiten. Ansonsten haben wir noch Social-Media-Präsenzen bei YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Da findet ihr uns jeweils als ConanNews und auch unseren Discord-Server dürft ihr gerne beitreten unter ConanNews.org/Discord. Achso, einen YouTube-Kanal haben wir noch. Ich weiß gar nicht, ob ich den gerade eben aufgezählt hatte. Dort sind wir auch als Conan News zu finden. Da könnt ihr auch diesen Podcast hören. Genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.